In der Zeitung Rodong Shimun vom 4. Juli erschien ein Kommentar unter dem Titel »Die dumme, verrückte Äußerung einer Marionette des Blauen Hauses für Konfrontation«. Im Kommentar hieß es, der südkoreanische Vereinigungsminister Hong Yong-pyo erstattete jüngst im Ausschuss für Diplomatie und Landesvereinigung des Parlaments den Arbeitsbericht des Verteidigungsministeriums. Dabei meinte er arrogant und lächerlich, der Nord-Süd-Dialog gebe dem Norden bloß Zeit und Chance. Dass man in der heutigen Situation einen Dialog führe, bedeutet die Unterwerfung gegenüber dem Norden. Vor allem solle man durch Sanktionen den Norden zur Veränderung zwingen und dann einen sinnvollen Dialog führen. Das sei der Standpunkt des Südens. Die südkoreanische Markthauerin hat jetzt extreme Angst davor, dass die DVJK trotz der in der Geschichte beispiellosen Anti-DVJK-Sanktionen tagtäglich Aufschwinge macht. Sie versucht wie besessen, um jeden Preis ihre Nordkorea-Politik, die dem Bankrott nahe ist, aufrechtzuerhalten und die sich schwächenden Anti-DVJK-Sanktionen zu verstärken. Eben Hong Yong-pyo, der nach der Pfeife der Herrin des Blauen Hauses tanzt, handelt an der Spitze für die Verteidigung ihrer Konfrontationspolitik völlig unvernünftig. Es ist selbstverständlich, dass die Parlamentarier der Oppositionen an dem Tag, an dem der Landesverräter im Ausschuss für Diplomatie und Landesvereinigung des Parlaments den Arbeitsbericht erstattete, kritisierten, dass das Vereinigungsministerium geschäftsstill sei und ins Ministerium für die Sanktionen und den Druck gegen den Norden umbenannt werden solle.